Horst Stern lebte nach seiner Fernsehkarriere in Irland und zuletzt sehr zurückgezogen in Passau in Niederbayern. Er war ab 1970 durch die Fernsehsendung Sterns Stunde des Süddeutschen Rundfunks überregional bekannt geworden. Horst Stern wurde 1922 in Stettin in eine arme Familie ohne Vater geboren. Er begann als Gerichtsreporter der Stuttgarter Nachrichten und kam dann zum Hörfunk des Süddeutschen Rundfunks. Mit den 20 Episoden der Serie Sterns Stunde schrieb er zwischen 1970 und 1979 Fernsehgeschichte. Damals wohnte er in Wasserburg im Landkreis Lindau. Er berichtete ausschließlich über die heimische Tierwelt, geißelte falsch verstandene Tierliebe, informierte über Bienen, Schweine, Spinnen und das Leben von Tieren im Zirkus. Große Proteste riefen seine Bemerkungen über den Rothirsch hervor, die am Heiligen Abend des Jahres 1971 ausgestrahlt wurden. 1979 beendete er seine Fernsehtätigkeit. Er ging nach Irland, gründete die Zeitschrift Natur und begann Romane zu schreiben. Zu seinem 90. Geburtstag 2012 teilte eine Sprecherin der Stadt Passau mit, Stern wolle nicht in die Öffentlichkeit und seinen Ehrentag in Abgeschiedenheit feiern. Horst Stern gilt neben seiner publizistischen Tätigkeit auch als Wegbereiter des organisierten Naturschutzes. Er war 1975 Mitbegründer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, 1982 Mitbegründer der Deutschen Umweltstiftung.